Deutschland der kleine Paul soll sein Bruder geben, doch er weigert sich. Und warum? Der Fairness wegen, denn er kriegt nicht zurück von den drohenden Nachlässern, die mit geballten Fäusten prophezeien, das gleich knallt wie zu Silvester. Aber er verwirft, denkt sich ihre Aufforderung und spürt plötzlich eine geballte Hasskonderung. Paul liegt blutend auf dem Schulhof, andere Kinder lachen ihn aus. Die Lehrer kriegen es nicht mit, sie haben die Hände voll mit anderen Clowns. Morgens am 10 in Deutschland, Holger macht sein nachtes Bier auf. Er sitzt frisch geboren im Park, die Lenke auf. Nein, nein, ganz klar, schon die letzten 6 Jahre. Aber so ist keine Familie, bleibe, das Leben ist hart. Doch Freunde hat er viele, die das gleiche schon erleben. Jeden Tag im Fahrrad fragt er sich, wo sind meine Kinder? Pfandflaschen sammeln, kriegt er gerade noch so hin. Doch es dauert nicht mehr lange, dann schmeißt er sein Leben hin. Willkommen in Deutschland, die Sonne geht auf. Die Menschen sind im Eimer, aber jeder fickt drauf. Überall soziale Gelder, jeder nimmt es hin. Wer will schon mal senden, es wäre doch kein Gewinn. Willkommen in Deutschland, die Sonne geht auf. Die Menschen sind im Arsch, aber scheiß drauf. Kapitalismus hat gesiegt und jeder nimmt es hin. Wer will ohne Geld haben, das wäre doch kein Gewinn. Rentner Gerd kommt zurück von seinem Einkauf. Sein Leben spiegelt in einer weißen Weste, so rein wer nach einem Einlauf. Doch er hat Angst, hier in der Großstadt zu wohnen. Er lebt in einem dieser Häuser, plausiert sehr weit oben. Unter ihm wohnt Jugendliche, sehr laut mit aggressiven Worten. Und seit er im Fernsehen sah, wie ein Rentner verprügelt wurde, kann er nicht mal ruhig schlafen in seiner Einzimmerwohnung. Er betet jeden Tag, dass ihm nichts passiert, darum liegt die Betonung. Christine ist angespannt, sie ist neu im Büro angestellt. Doch in der Probezeit, deswegen gibt ihr Beste, doch dies gefällt nicht allen, die Kollegen lästern und ziehen über ihr Herz. Sie sei doch viel zu nötig, sie wird den Chef anmachen wie ein Herr. Sie wird gemobbt, verbal und körperlich nicht ertragbar. Sie wird psychisch unter Druck gesetzt, die Arbeit ist nicht mehr machbar. Sie muss fliehen, verschwinden, Kündigung und raus. Die Kollegen sehen sich nein, sie waren nur neidisch auf ihr Körperbau. Willkommen in Deutschland, die Sonne geht auf. Die Menschen sind im Eimer, aber jeder fickt drauf. Überall soziale Kälte und jeder nimmt es hin. Wer will schon was ändern, das wäre doch kein Gewinn. Willkommen in Deutschland, die Sonne geht auf. Die Menschen sind im Arsch, aber scheiß drauf. Kapitalismus hat gesiegt und jeder nimmt es hin. Wer will ohne Geld haben, das wäre doch kein Gewinn. Guten Morgen.